Der Religionsunterricht ist integraler Bestandteil der Geschichte der italienischen Schule. Der Religionslehrer hat eine besondere Stellung innerhalb des Lehrerkollegiums, sagte Benedikt XVI., als er jetzt Italiens Religionslehrer im Vatikan empfing. Der Papst forderte sie dazu auf, stärker als bisher in ihren Schulen und in der Gesellschaft präsent zu sein. Und er richtete an die Politiker die Bitte, sich verstärkt für mehr Religionsunterricht an den Schulen einzusetzen. Eine Aufforderung, der die Regierung seit einiger Zeit in besonderem Maße nachkommt. Überall im Land kommt es zu Neueinstellungen. Obwohl nach der Statistik des Bildungsministeriums sich immer weniger Schüler zu Beginn des Schuljahres für den Religionsunterricht einschreiben, der einmal in der Woche stattfindet. Außerdem stehen die Neueinstellungen von Religionslehrern in direktem Kontrast zur gegenwärtigen Schulpolitik. Denn Bildungsministerin Maria Stella Gelmini hat ein straffes Sparprogramm für die Schulen angeordnet, das vor allem durch den Abbau von Lehrerstellen umgesetzt werden soll. Dazu Carla Colicelli, Bildungsexpertin beim Sozialforschungsinstitut Censis in Rom. Seit einiger Zeit hat die Regierung die staatlichen Schulen im Visier. In diesem Jahr werden rund 40.000 Lehrer entlassen. Was das für Folgen für das Unterrichtsangebot hat, kann man sich leicht vorstellen. Gleichzeitig gibt es jetzt die Welle von Neueinstellungen bei den Religionslehrern. Dafür gibt es keine vernünftige Erklärung, denn immer mehr Schüler wählen heute in Italien den Religionsunterricht ab. Eigentlich werden also weniger Religionslehrer gebraucht. Aber es ist umgekehrt. An vielen Schulen findet kein Sportunterricht statt, weil die Lehrer dafür angeblich nicht mehr bezahlt werden können. Das ist ähnlich im Fremdsprachenunterricht und in anderen Fächern. Das ist heute die Realität an unseren Schulen. Die Sparmaßnahmen in der Bildungspolitik gehen inzwischen immer mehr auf Kosten des Unterrichtsangebots an öffentlichen Schulen. Daher ist es kaum verwunderlich, dass viele Eltern es vorziehen, ihre Kinder an private Schulen zu schicken, Carla Colicelli. Unsere Gesellschaft wird immer komplexer. Wir müssten daher mehr als früher in die Bildung unserer Kinder investieren und die Ausgaben nicht noch kürzen. Deshalb fordern die Eltern auch ein besseres Unterrichtsangebot an den öffentlichen Schulen. Nicht jeder kann sich eine Privatschule leisten. Wie aber will man diesen Eltern erklären, dass immer mehr Religionslehrer eingestellt werden, während zum Beispiel bei Englisch- oder Mathematiklehrern unbedingt gespart werden muss? Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass über die Einstellung von Religionslehrern die staatlichen Behörden nicht allein entscheiden. Bis 2004 wurden die Religionslehrer an staatlichen Schulen ausschließlich von den Bistümern eingesetzt. Inzwischen entscheiden staatliche und kirchliche Stellen gemeinsam über Neueinstellungen. Nach dem Konkordat zwischen dem italienischen Staat und dem Heiligen Stuhl werden alle katholischen Religionslehrer ausschließlich vom Staat bezahlt. Allerdings gibt es an öffentlichen Schulen nur katholischen Religionsunterricht, denn bis 1984 war der Katholizismus Staatsreligion in Italien. Da dies heute aber nicht mehr so ist, fordert die evangelische Kirche seit der jüngsten Einstellungswelle neuer katholischer Religionslehrer, dass der Staat sich doch an das gesetzlich verankerte Gleichstellungsprinzip aller christlichen Kirchen halten solle. Der evangelische Pfarrer Luca Adamo aus Rom. Ich glaube, dass die Italiener heute wissen, dass es auch evangelische Bürger in diesem Staat gibt. Auch wenn natürlich eine traditionelle Verbindung von katholischer Kirche und Politik in diesem Land besteht, sollte es nicht so weit gehen, dass die katholische Kirche eindeutig bevorzugt wird, indem man jetzt den Religionsunterricht noch weiter ausbaut. Wir sollten an öffentlichen Schulen dann auch evangelischen Religionsunterricht für protestantische Schüler anbieten können. Das ist schon ein ernstes Anliegen.